In geringer Entfernung von seinen Kollegien sucht der Orden, oft mit großen Kosten, Landhäuser mit schönen Gärten zu erwerben, wo an jedem Donnerstage die Insassen der Kollegien, Patres und Scholastiker, an guter Luft, gutem Essen und allerlei Bewegungsspielen sich erholen. Gewiss für Gesundheit und Körperpflege eine treffliche Einrichtung. Dass sie aber dem Geiste der Armut einer Gesellschaft Jesu entspricht, darf nach der Kenntnis, welche die Evangelien vom Armutsgeiste Christi uns übermitteln, füglich bezweifelt werden. Trotz der Verbannung, in welcher die deutsche Ordensprovinz in Holland und England lebte, langte das Ordensvermögen doch für den kostspieligen Ankauf und Unterhalt solcher Villen. So hatte das Noviziatshaus zu Exhaer seine Villa in Osen an den Ufern der Maas und das Kollegium von Wünansrade seine Villa in Ahlbeck. Auf Reisen fährt der arme Jesuit zweiter Klasse. Ich hatte, solange ich an den Jesuitenorden glaubte, die Gewohnheit dritter Klasse zu fahren. Fuhr ich mit anderen Ordensgenossen zusammen, so kostete es Mühe, sie für die niedrigere Wagenklasse zu gewinnen. Der Jesuitenpater, nicht der Frater, hat sein eigenes geräumiges Zimmer. Nicht luxuriös, aber behaglich ausgestattet. Bett, Schreibtisch, Stehpult, Stühle, Betschemel, Büchergestell, Ofen. Deshalb ist es nicht zu verwundern, und das ist auch eine Wirkung der jesuitischen Armut, dass in solcher Behaglichkeit auferzogene Jesuiten, wenn sie durch äußere Umstände eigene Herren eines großen Einkommens werden, zur Verschwendung neigen. Zum Beispiel der zum Kardinal gemachte Jesuit Cienfuegos trieb, wie sein Ordensgenosse Cordara, der Geschichtsschreiber des Ordens, mitteilt, maßlosen Aufwand. Als kaiserlicher Gesandter zu Madrid und als Inhaber des reichen Erzbistums Monreale verprasste dieser arme Ordensmann jährlich über 70.000 Goldgulden. Cordara, Gesellschaft Jesu, Denkwürdigkeiten. Döllinger, Beiträge 3.3. Mit Recht kann man fragen, wenn es um das äußere Leben der Jesuiten so behaglich, ja üppig bestellt ist, worin besteht denn ihre Armut? Und weiter, gibt es unter den Jesuiten nicht viele, denen der Gegensatz zwischen den Ordensvorschriften über die Armut und dem tatsächlichen Leben auffällt? Denen infolgedessen Bedenken aufstoßen, ob sie sich hier wirklich in der Gesellschaft Jesu befinden? Des Jesus, der bitterarm in die Welt eintrat, bitterarm durch sie hindurchging, bitterarm sie verließ? Allerdings gibt es zahlreiche, deren Idealismus und Weltflüchtigkeit hart sich stößt an den armen Dingen, die der Jesuitenorden ihnen zum Gebrauche und zum Genusse bietet. Zu ihnen gehörte auch ich. Oft habe ich, zumal in den Noviziatsjahren, meine Unruhe und Zweifel den Ordensoberen ausgesprochen. Die stereotype Antwort war: Unsere Armut besteht nicht im Entbehren, sondern in der Losgeschältheit mitten im Besitze. Vor allem auch darin, dass wir nichts von dem, was uns umgibt, was wir gebrauchen, unser eigen nennen. Jeden Bleistift, jedes Stück Papier, jedes Buch, jede Feder, jeden Briefbogen, die Mahlzeiten, die Zimmer, die Kleider, die wir benutzen, zu allem haben wir, um Erlaubnis zu bitten, über nichts sind wir Eigentümer, Herren, so sind wir arm. Auch ein Wort meines Novizenmeisters und späteren Provinzials, des Jesuiten Mauritius Meschler, erläutert interessant diese Armut. Als ich ihm einst bei der jährlichen Gewissensrechenschaft meine Bedenken über die üppigen Festmahlzeiten äußerte, sagte er: »Aber lieber Frater, sollen denn nur die Bösen die guten Dinge dieser Welt genießen? Hat Gott sie nicht auch für die Guten geschaffen?« Ich war damals nicht schlagfertig genug, ihm das Wort Christi, der doch auch zu den Guten gehörten, entgegenzuhalten. Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester, aber des Menschen Sohn hat nichts, wohin er sein Haupt legt. Dass solche Auslegungen Spiegelfechtereien sind, dass sie bar sind evangelischen Geistes, kommt einem beim Glauben an die Autorität und die Frömmigkeit der Auslegenden nicht zum Bewusstsein. Ja, allmählich lullen sie das asketisch-religiöse Gewissen ein. Man hält sich und den Orden für arm, während man von den Millionenzinsen des Ordens ein sehr bequemes Leben führt und die guten Dinge dieser Welt in Losgelöstheit genießt. Ich wiederhole, jesuitische Armut ist tatsächlich kommunistischer Reichtum, nicht evangelische Armut. Auch die berühmte Unentgeltlichkeit, womit der Jesuit seine geistlichen Dienste, Predigen, Beicht hören, Exerzitien geben, Messe lesen und so weiter ausübt, habe ich in verschiedenen Formen erlebt. Während meines dritten Probejahres, des sogenannten Tertiats, das ich in Portico in England bei der Fabrikstadt St. Helens gelegen absolvierte, wurden wir Tertiare sonntäglich in benachbarte Pfarreien geschickt, um den Pfarrern auf ihren Wunsch beim Predigen, Beichthören und Messelesen Hilfe zu leisten. Die Unentgeltlichkeit solcher Hilfeleistungen trat dabei deutlich zutage. Unser Rektor und Tertiatsinstruktor, der Jesuit Oswald, wählte nämlich unter den eingehenden Gesuchen sorgfältig diejenigen aus, welche die fettesten Geldentschädigungen versprachen. Ganz offen erklärte er, Gesuche, die außer der Reiseentschädigung nicht wenigstens ein Pfund Sterling als Gegenleistung versprechen, lehne er am liebsten ganz ab. Diese als Grundsatz auftretende Tatsache ist umso bemerkenswerter, weil sie sich ereignete im Tertiate, das heißt auf der Hohen Schule jesuitischer Vollkommenheit, und weil derjenige Mann, der vom Orden als unser Unterweiser in den Ordenssatzungen und als Einführer in ihren Geist aufgestellt war, den Grundsatz über unentgeltlichen Gelderwerb verkündete. Für Exerzitien, Volksmissionen, Festpredigten, Seelenmessen lässt sich der Orden sehr gute Stipendien zahlen. Mit Vorliebe gibt er Reichen und Vornehmen Exerzitien, weil die Geschenke dann auch reich und vornehm ausfallen. Als ich im Jahre 1889 einer Anzahl adeliger Damen in Münster Exerzitien gab, erhielt ich für die nur 3 Tage währende Bemühung 500 Mark, die der Prokurator der Provinz, der Jesuit Cardouf, wohlgefällig in Empfang nahm mit der witzigen Bemerkung, ich scheine gute Exerzitien geben zu können. Vom Schlosse des Grafen D.B. in Westfalen, wohin ich öfter zum Predigen, Beichthören und Messelesen geschickt wurde, brachte ich stets nie weniger als 300 Mark mit nach Hause. Beim Tode meines Vaters gab meine Mutter 2.000 bis 3.000 Mark dem Orden zur Lesung von Seelenmessen. Gleiche und ähnliche Geschehnisse vervielfältigte man ins Tausendfache und man erhält eine Vorstellung davon, welch ergiebige Einnahmequelle für den Orden in der Unentgeltlichkeit seiner geistlichen Hilfeleistungen sprudelt. So viel über die jesuitische Armut aus der kleinen Geschichte meiner eigenen Erlebnisse. Jetzt zur großen Armutsgeschichte des Ordens. Auch hier ist zu betonen, dass der Abfall von den in den Ordenssatzungen aufgestellten Vorschriften schon in der ersten Jugend des Ordens sich zeigt. Schon die jesuitischen Primitae Spiritus, die Erstlinge des Geistes, sind entartet. Der schön klingenden asketischen Theorie des Ordens stehen sie schroff gegenüber.